Dieser Tag ist wunderbar, mit uns beiden alles klar. Die Sonne scheint, der Motor schnurrt und an der Scheibe surrt ein Hummel. Deshalb bummel ich nichts und drehe sie herunter, damit das Tier seine Freiheit so genießen kann wie ich. Der mich kickt genauso sehr wie dich. Meine Süße, der Fahrtwind im Gesicht, das warme Sommerlicht, der coole Sound aus den Boxen. Der coole Sound aus den Boxen, der coole Sound aus den Boxen hält uns ein wie Sonnenschein. Leg deine Hand auf mein Bein, rück näher ran zu mir, damit du hörst, wie ich Marx zitiere. Denn unser Sein bestimmt das Bewusstsein und gemeinsam rollen wir hinein in diesem Tag. Das ist mein Tag, ich fühle mich stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, mein Tag, mein Tag. Ich fühle mich stark, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, ich fühle mich stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. Heute hab ich blau gemacht, denn wer will schon mal lochen an so einem Tag, an dem die T-Shirts am Rücken kleben und die Brüste beben, während die Jungs im Mercedes die Straßen schweben. Oben offen, sonnenklar, streben sie nach schnelleren, höheren und weiteren. Mit dem Handy in der Hand regieren sie das ganze Land, doch die klasse Bräute kriegen trotzdem wir in die Bullen ein Kavalier mit dem Freiheitssexy. Das ist mein Tag, ich bin nicht stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. Weil sie mich mag. Das ist mein Tag, mein Tag, mein Tag. Ich fühle mich stark, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, ich fühle mich stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. An meinem Tag. Das ist mein Tag. Wollt ihr hören, warum? Jetzt kommt. Wenn dann abends um 6:30 die Sonne sinkt, das ganze Land auf Atmet und einen Drink nimmt oder zwei, bin ich mit dabei, lass die Dose Fanta zischen. Ich geh mich erfrischen in der Dusche, lass das Wasser laufen, wie anderswo das Bier. Wasch die Sonnencreme herunter und sage dann zu dir, meine Süße, dusch mit mir. Dann bewundere ich die weißen Streifen vom Bikini auf deinen Schultern und auch anderswo. Du machst mich froh mit deinem Lachen, diesem Duft nach Sommer in deinem Nacken. Doch bevor wir versacken in Laken, lass uns packen, lass uns grillen gehen im Park. Mit nem Sixpack unterm Arm zu den Mädchen, den Jungs, yeah. Unseren Leuten, die uns hier und heute noch fehlten zum Glück. Diese Nacht wird unser Meisterstück und am Ende werde ich wissen, ich habe gelebt an diesem Tag. Das ist mein Tag, ich fühle mich stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, mein Tag, mein Tag. Ich fühle mich stark, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, ich fühle mich stark. Das ist mein Tag, weil sie mich mag. Das ist mein Tag, mein Tag, mein Tag. Ein bisschen rumhängen. Ich bin stark, weil sie mich mag.